Situation derzeit? Ja, hallo Herr Kapern. Also so seit ungefähr 15 Uhr feiern hinter mir mehrere hundert Menschen. Vielleicht hört man noch so ein bisschen so die Musik durchs Telefon durchdringen. Also hier wird getanzt. Kinder haben Fahrräder zum Beispiel aus den Spenden entgegengenommen und sind hier rumgeflitzt. Es gab Kuchen, es gab Kleiderspenden. Jetzt hat seit ein paar Minuten angefangen zu regnen. Das heißt, es verläuft sich so ein bisschen. Und was die Stimmung auch noch trüben könnte, ist, dass der Landkreis jetzt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Bautzen eingelegt hat, also gegen die Aufhebung des Polizeinotstandes. Und da steht die Entscheidung aber zur Stunde noch aus. Es ist allerdings zu diesem Fest, das mit den Flüchtlingen dort gefeiert wird, auch Politprominenz aus Berlin nach Heidenau gekommen, unter anderem Cem Özdemir, der Parteivorsitzende der Bündnisgrünen. Es ist nicht akzeptabel, dass es auch nur einen einzigen Zentimeter in dieser Republik gibt und auch nur eine einzige Sekunde gibt, wo Flüchtlinge und diejenigen, die sich vor Flüchtlinge stellen, irgendwo nicht hingehen können und kein Fest nicht machen können. Das werden wir nicht akzeptieren, das akzeptieren wir nicht und auch in Zukunft wird das nicht akzeptiert werden. Cem Özdemir, ja, der Parteichef der Grünen. Was sonst ist von den Berliner Politikern in Heidenau zu hören? Ja, also es war die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei war hier, Karin Ley, die auch selber ihren Wahlkreis in Sachsen hat. Ja, sie hat heute scharfe Worte gefunden. Sie hat gesagt, es ist der Polizeinotstand wäre eine Bankrotterklärung des Freistaates. Sie hat auch gleich den Schuldigen ausgemacht, nämlich Innenminister Markus Ulbich von der CDU. Sie hat dann auch gesagt, ja, er muss jetzt die Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Es war aber auch landespolitische Prominenz hier, unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich von der SPD. Aber auch die Parteispitzen von den Grünen, der Landesvorsitzende, aber auch von der größten Oppositionspartei, von den Linken, Rico Gebhardt, war hier. Hat sich denn das rechte Wutbürgertum auch schon blicken lassen? Nein, es waren relativ wenige Schaulustige hier. Es hatte ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder Leute gegeben, die ja laut hupend vorbeigefahren sind, um sozusagen ihren Unmut über die Flüchtlinge Ausdruck zu verleihen. Das ist mir heute Nachmittag relativ selten begegnet. Jetzt seit 18 Uhr, also seit wenigen Minuten, läuft an einem anderen Ort der Stadt eine Demonstration von rechten Demonstranten. Nach Angaben von Beobachtern sind dort aber weniger Teilnehmer als noch letzte Woche Freitag. Also insgesamt zeigt sich bislang ein anderes Bild als am letzten Wochenende. Wir haben es ja eben schon gehört, Frau Lindner, der Chef der Polizei in Sachsen, Innenminister Markus Ulbich, der ist stark in die Kritik geraten. Wie lange ist er eigentlich noch im Amt? Naja, das fragen sich hier viele und das fragt man sich hier in Sachsen auch nicht zum ersten Mal. Also er steht ja wirklich in der Kritik, unter anderem wegen diverser Polizeieinsätze bei Pegida, aber auch des ganzen Managements von Asylfragen. Die Stimmen der Kritik werden lauter. Die Sächsische Zeitung hat ihn heute als Innenminister auf Rückzug betitelt. Er war kurz auch hier, etwa 5 Minuten. Er ist ausgebuht worden. Er hat eine kurze Ansprache gehalten, die war eigentlich kaum zu verstehen. Er hat jetzt seinen Sprecher eingebüßt. Also man wird jetzt sehen müssen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Nadine Lindner, unsere Korrespondentin für Sachsen. Danke bis hierher. Danke.